Zum 71. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas und zum 90. Jahrestag der Bildung des Verbandes zur Zerschlagung des Imperialismus brachten die russischen Zeitungen wie Vyborg, Vladivostok, Rio Panorama, Argumenti i Pakti Primordie und Komsomolskaya Pravda und die Internetzeitung der Region Habarovsk, Zevridewe, mit den Fotos von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un Sonderbeiträge.